SWR 2. Dschungel für Kinder. Mit Nicola Müntefering und Roland Wagner. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei uns im Kinderdschungel. In unserem Hörspiel heute geht es um Computerspiele. Der ein oder andere von euch hat wahrscheinlich schon seinen eigenen Computer bei sich im Zimmer stehen und ihr habt bestimmt auch schon einige Stunden davor geklebt, weil ihr mittendrin wart in einem spannenden Computerspiel. Es kann ja auch manchmal so spannend sein, die Zeit vergeht dann ruckzuck und man hat das Gefühl, man ist mittendrin in all diesen Ebenen und Levels und gehört dann eigentlich auch zu dieser anderen Computerwelt. Naja, und dann spätestens, wenn das Spiel vorbei und der Computer wieder aus- und runtergefahren ist, dann ist alles vorbei. Was aber, wenn wir wirklich mal festhängen würden in so einem Computerspiel und gar nicht mehr rauskommen? Ruhe jetzt! Stripp, das ist ungezogen! Gib mir nicht sofort die Blumen zurück! Nein! Die Blumen gehören mir! Also das ist wirklich eine Frechheit! Nur weil du meinst, du hättest auch mal gerne welche, kannst du Minnie doch nicht einfach die Blumen vom Hut stehlen. Eben, das sind meine Blumen. Na gut, wenn Stripp sie nicht rausgeben will, spielen wir eben ohne ihn. Mir doch egal. Also, wir wären jetzt mal im Palast der Eisprinzessin. Und Minnie wäre jetzt die Eisprinzessin und Stripp wäre ihr Diener. Und sie hätte Kenga, Else und mich zum 5-Uhr-Tee eingeladen, um uns ihren Eispalast zu zeigen. Oh, du sollst mich nicht immer an den Haaren ziehen. Ich sehe doch gar nicht. Hallo, ich will kein Diener sein. Und die Blumen gehören mir. Aber ohne die Blumen auf meinem Hut kann ich vollkommen unmöglich die Eisprinzessin sein. Das stimmt. Das finde ich auch. Ja, Minnie und Else haben recht. Eine Prinzessin muss Blumen auf dem Kopf haben. Genau. So ein Unsinn. Wieso? Erstens hat Minnie die Blumen nicht auf dem Kopf, sondern auf dem Hut. Und wenn, dann trägt sie höchstens eine Krone auf dem Kopf. Ach, eine Krone, bitte. Eine schöne Krone. Wo soll die denn jetzt herkommen? Und die Blumen? Lea, warst du wieder mal in meinem Zimmer? Die Blumen würden bestimmt sofort erfrieren in einem Eispalast. Hör auf zu spinnen. Was will der denn schon wieder hier? Ich hab gesagt, hör auf zu spinnen und so zu tun, als wenn deine blöden Kuscheltiere sprechen könnten. Das nervt. Das nervt. Warst du jetzt in meinem Zimmer oder nicht? Immer wenn wir schön spielen, kommt er rein und stört uns. Hör auf mit deinem Kasperle-Theater. Ich suche den Schraubenschlüssel für mein Skateboard. Hast du den aus meinem Zimmer geklaut? Hat er wieder mal verschlampt. Du bist eine solche Spinnerin. Trau dich nie wieder in mein Zimmer. Trau dich nie wieder in mein Zimmer. Ich wär jetzt mal. Kinderhörspiel von Peter Meisenberg. Das klingt ja furchtbar. Ja, irgendwo muss doch hier noch eine Krone sein, die Minnie passt. Ich will aber keine Krone, ich will meine Blumen zurück. Hallo, die Blumen gehören mir. Das werden wir sehen. Ja, und überhaupt habe ich keine Lust mehr mitzuspielen. Doch. Minnie muss ihre Blumen wieder haben. Und was sagst du dazu, Else? Ohne Blumenhut ist Minnie nicht Minnie. Genau, Blumen Minnie, Minnie Blumen. Na schön. Dann müssen wir jetzt eben Stripp dazu bringen, dass er Minnie den Blumenhut zurückgibt. Ja, das geht aber nur, wenn Stripp wieder mitspielt. Nee. Stripp soll wieder mitspielen. Nein. Was heißt hier Pfeffer weg? Wenn ihr euch nicht einigen könnt und dauernd alle durcheinander quatscht, dann hören wir jetzt eben auf. Aber alles andere als fair. Und außerdem frage ich mich, was eine Eisprinzessin mit einem Blumenhut will in einem Eispalast. Dann halten Sie länger, du hast aber überhaupt keine Ahnung. Was heißt das, keine Ahnung? Willst du ein bisschen netter zu mir sein? Hör mal, was heißt das? Ja, wer die mag, die schmecken doch gar nicht. Klaas? Raus. Ich hab dir doch gesagt, du hast in meinem Zimmer nichts verloren. Wollte doch nur mal gucken. Raus aus meinem Zimmer. Hast du eigentlich deinen Skateboard-Schraubenschlüssel wiedergefunden? Hast du nicht gehört? Raus! Hast du oder hast du nicht? Hab ich nicht, weil du ihn geklaut hast. Und was krieg ich, wenn ich dir verrate, wo er ist? Hast du ihn also doch? Hab ich nicht. Ehrenwort. Also sag schon, wo er ist. Darf ich dann auch mal mit an deinem Computerspiel spielen? Zuerst sagst du, wo der Schraubenschlüssel ist. Darf ich dann oder darf ich nicht? Na gut, 10 Minuten. Okay, einverstanden. Also, wo ist er? Siehst du den Stapel mit deinen Magic-Karten da? Schau mal da drunter. Wie soll er denn da bitte hinkommen? Und selbst wenn er da ist, dann hast du ihn da bestimmt versteckt. Nein, hab ich nicht. Ehrlich nicht. Also, woher hast du das gewusst? Ich hab's gesehen. Quatsch, dann hätte ich ihn doch auch gesehen. Konnte man gar nicht, lagen noch die Karten drüber. Ich hab ja auch nicht gesagt, dass ich ihn gesehen hab. Ich hab's einfach gesehen. Gesehen? Du bist vielleicht eine Spinnerin. Darf ich jetzt mitspielen? Okay, ich erklär's dir. Oh ja. Also, es geht ja darum, dass du Skateboard fährst und dabei so viele Punkte sammelst, bis du ins fünfte Level kommst. Was ist Level? Stufe oder sowas. Also, dass du in die fünfte und höchste Stufe kommst. Und dann? Wie und dann? Dann hast du es geschafft? Hast vielleicht sogar deinen eigenen Punkterekord geschlagen. Aha. Und wie spielt man das? Man spielt das nicht, man fährt. Das hier ist der Joystick und hiermit kannst du steuern. Oben ist geradeaus, links eben nach links, rechts nach rechts. Und die grünen und gelben Tasten? Die grüne A-Taste, damit kannst du springen. Und hier unten mit dem Schalter, da kannst du das Board mit der Hand festhalten, wenn du Fingerflips oder Grab-Tricks machen willst. Und hier kannst du aussuchen, welche Songs gespielt werden. Hip-Hop, Punk oder sonstiges. Spielen wir jetzt endlich? Man spielt es nicht, man fährt. Und wie? Das ist ganz einfach. Also, zuerst suchst du dir einen von den Skatern hier aus. Hi, ich bin Mike. Hi, ich bin Becky. Hi, ich bin Steve. Mach nochmal zurück auf Becky. Ich will Becky sein. Du kannst natürlich auch das Outfit verändern. Also was für ein Shirt sie trägt, welche Schuhe, welches Brett. Oh, die gelben Schuhe bitte. Und dazu das gelbe T-Shirt. Das ist doch nicht wichtig, Mann. Es kommt drauf an, wie sie pusht. Also Mongo oder normal. Und wo der Fuß steht. Regular oder goofy. Aber mit den gelben Sachen bitte. Okay. Ich bin Becky. Und jetzt du. Welches von den Figürchen nimmst du? Das sind keine Figürchen, das sind Skater. Ich bin immer Mike. Hi, ich bin Mike. Aber Steve hat eine viel coolere Mütze als Mike. Finde ich auch, aber das geht nicht, dass Mike die Mütze von Steve hat. Wieso geht das nicht? Hättest du denn gerne die Mütze von Steve? Klar, aber es geht nicht. Soll ich mal probieren? Ich hab doch gesagt, es geht nicht. Lass mich doch mal probieren, bitte. Du meinst, du könntest hier an meinem Computerspiel was mit deiner Spinnerei machen? Bitte. Probier's doch. Okay, dauert auch nicht lange. Minnie, Strip, Kenga, Else, aufgepasst. Dann wäre Klaas jetzt mal Mike, aber mit der Mütze von Steve. Klaas? Klaas, wo bist du? Klaas! Ist das Affengeil? Das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Oh nein. Na komm, Lea, probier's doch auch mal. Minnie, Strip, Kenga, Else? Sollen wir? Ja. Nein. Die Steißtiere sollten nach oben kommen. Also gut. Dann wäre ich jetzt mal Becky, aber mit dem gelben T-Shirt. Hey, Lea! Echt cool, das gelbe T-Shirt von Becky. Wirklich? Ist das nicht super hier? Ich weiß nicht. Wo sind wir hier? Im ersten Level, siehst du doch. Schulhof. Schulhof? Ja, erstes Level Schulhof. Erste Aufgabe, du musst den Müll, der hier überall rumliegt, beim Fahren aufsammeln und zwischendurch so viele Tricks wie möglich machen. Tricks? Grinden, Sliden, Flip-Tricks, Manual. Minimum sind 1000 Punkte. Pass auf, ich fahr dir eine Runde vor. Siehst du, das ist ganz einfach. Was ist? Willst du es nicht auch mal probieren? Und wo kriege ich ein Brett her? Das heißt nicht Brett, das heißt Board. Du hast doch vorhin selber Brett gesagt. Ist doch egal. Du hast doch schon eins unter deinen Füßen. Oh, ach ja. Und steck deine Kuscheltiere besser in die Tasche. Wieso denn? Du musst die Hände frei haben. Ach so. Also fang mal an zu pushen. Was? Linker Fuß vorne, mit dem rechten drückst du ab. Und dann versuch am Anfang erstmal nur das Gleichgewicht zu halten. Oh, so? Ja, ja, so ungefähr. Ist aber ganz schön wackelig. Du schaffst das. Sieht cool aus, wie du fährst. Weiter, noch eine Runde. Hui! Oh, wow. Cool! Das geht ja! Das geht ja fast wie von selbst! Sag ich doch! Und jetzt probier mal einen Olli! Was ist denn das? Spring, nimm Anlauf, geh dabei in die Knie und dann springst du hoch mit dem Bart an den Füßen! Ah, ah, Das klappt ja auch. Sag ich doch. Und jetzt hör. Das macht ja richtig Spaß. Sag ich doch. Was ist? Fahren wir mal zusammen noch eine Runde? Logisch. Auf geht's. Das Wichtigste ist das Grinden und das Sliden. Immer längs mit den Achsen oder quer auf dem Brett über die Geländer oder die Mauern rutschen. Oh, hätte ich nie gedacht, dass das so einfach ist. Also so einfach ist das auch wieder nicht. Habe ich 2 Jahre für geübt, bis ich den ersten Olli hingekriegt habe. Ja, du. Geh bloß nicht so an. Mach dir mal keinen Kopf. Was ist? Fahren wir das erste Level jetzt mal nach Punkten ab? Also, du schaffst das? Um auf die 1000 Punkte zu kommen, musst du mindestens ein paar Flip-Tricks drauf haben. Du meinst, wenn du bei einem Olli das Brett unter deinen Füßen triffst? Wow! Hey, wieso haut das alles bei dir so hin? Komm, wir fahren Müll aufheben und Punkte sammeln. Na los, komm schon! Das ist doch total easy! Ich verstehe gar nicht, was du da für eine Show abziehst. Oh, das fast genauso viele Punkte haben wie ich. Skater Mike, 1245 Punkte. Der Weg ins zweite Level ist frei. Skaterin Becky, 1365 Punkte. Der Weg ins zweite Level ist frei. Was war das denn? Der Computer? Klar, wer denn sonst? Aber hast du gehört? Ich hab mehr Punkte als du. Ah, logisch, weil du mir immer in die Bahn gefahren bist. Stimmt doch gar nicht. Ja, dann machst du es eben mit einem anderen Trick. Ha? Ist doch nicht normal, dass ein Anfänger einfach so skaten kann. Du kannst einfach nicht verlieren, das ist alles. Ja, das wollen wir doch mal im zweiten Level sehen. Da zeige ich's dir. Frage ist nur, wie wir ins zweite Level kommen. Keine Ahnung. Im Spiel ging das immer, wenn ich auf den A-Knopf gedrückt habe. Guck mal da, in der Wand von der Sporthalle. Da ist ein grüner Knopf. Sieht so ähnlich aus wie der an meinem Joystick. Dann nichts wie rein, oder? Willkommen im zweiten Level, die alte Fabrik. Sammle die herumliegenden Schrottteile und wirf sie in den Container. Wenn du 2000 Punkte erreicht hast, erreichst du das nächste Level. Kapiert? Kannst losgehen? Aber hallo, jetzt zeig mal, was du so drauf hast. Cool. Hey, beim Kickflip kriegst du mehr Punkte als beim Hardflip. Ach nee, hast du gedacht, ich könnte keine Kickflips? Na, zeig mal. Oh, scheiße. Da lag ein altes Rohr im Weg. Ha, Stopp, bring 200 Punkte Abzug. Das ist alles deine Schuld, weil du mir dazwischen gekasselt hast. Ja, so ein Quatsch. Aber die Punkte hole ich locker mit ein paar Grabs wieder rein. Und los geht's! Wuhu! Wuhu! Guck mal, da hinten kannst du grinden. Lass mal da hinfahren. Okay. Da ist der Halfpipe. Oh ja! Oh, hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Der war gut. Ich hab's gesehen, sehr gut, Lea. Na, warte du, ich mach noch mehr Punkte als du. Ja, versuch's doch. Jetzt sind wir schon im dritten Level. Von wegen drittes, wir sind schon im vierten. Wuhu! Mann! Wuhu! Skater Mike, 4.385 Punkte. Gesamtkonto 12.125 Punkte. Der Weg ins fünfte und letzte Level ist frei. Skaterin Becky, 4.367 Punkte. Gesamtkonto 12.234 Punkte. Der Weg ins fünfte und letzte Level ist frei. Toi, toi, toi. Und? Noch Fragen? Fast 20 Punkte mehr im letzten Level als du. Ja, und was ist mit der Gesamtpunktzahl, du Angeber? Noch Fragen? Ja, nur weil du jetzt 100 Punkte mehr hast als ich. Willkommen im fünften und letzten Level, die verlassene Schiffswerft. Aufgabe ist, die 17 Kanäle zu überspringen, nicht an den Schiffsschrauben anzustoßen und dabei mindestens 5000 Punkte zu machen. 17 Kanäle! Das ist der Wahnsinn! Da werden wir mal sehen, was du drauf hast. Wetten, dass ich diesmal mehr Punkte mache als du? Ach, können wir nicht mal eine kleine Pause machen? Ach nee, jetzt schon schlapp machen. Naja, so irre spannend finde ich es hier jetzt irgendwie nicht mehr. Das fängt doch hier im fünften Level erst richtig an. Die Kanäle, das sind irre schwere Hindernisse, wo du rüberspringen musst. Ja, ja, aber eigentlich ist es doch immer dasselbe, oder? Immer nur fahren, fahren, fahren. Das ist eben Skaten. Und vergiss die Tricks nicht. Ja, schön. Trotzdem eigentlich immer dasselbe. Fahr du mal. Ich schau zu. Du fährst nicht mit? Ich sag doch. Ich schau dir erst mal zu und guck mir das alles hier an. Wie du willst. Dann fahr ich jetzt mal die Runde. wie es meinen Lieben in der Tasche so geht. Ist die Luft hier ganz schlecht? Ihr stinkt. Ja, Luft ganz schlecht, weil Stripp sich so breit macht hier in der Tasche. Hallo, ja. Wer macht sich hier breit? Na du! Ach Quatsch, ihr beiden doch. Könnt ihr euch eine Sekunde mal nicht zanken? Schimm mich auf. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Ja, außerdem ist die Luft wirklich schlecht hier. Ja, wir sollten nach Hause. Oh ja, nach Hause. Ich glaube, du hast wieder einmal recht, Else. War das eine geile Runde. Aber ich hab's, glaube ich, geschafft. Skater Mike, 5.325 Punkte. Ziel erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Na siehst du? Und was ist mit dir? Willst du es nicht auch mal probieren? Ich find's jetzt irgendwie echt langweilig. Hey, was ist denn los? Ist doch super hier. Und wenn du dich nur mal ein bisschen anstrengst, dann schaffst auch du das 5. Level. Oh, darum geht's doch gar nicht. Um was denn sonst? Guck dich doch mal um hier. Sowas von öde. Alles nur Bahnen, Rampen zum Fahren, Bahnen, Rampen. Du hast die Kanäle für die Sprünge vergessen. Ja, trotzdem. In jedem Level immer das Gleiche. Bahnen, Rampen. Ja, ist ja gut. Und außerdem gibt es nirgendwo was Lebendiges. Kein Mensch, noch nicht mal ein richtiges Tier. Du hörst Möwenschreie und weit und breit keine Möwe. Ja, das ist halt ein Computerspiel. Na, eben. Sollen wir nicht lieber gehen? Wenn du unbedingt willst. Bitte. Okay, gehen wir. Bin sowieso ein bisschen abgeschlafft jetzt. Also, dann komm. Und wie kommen wir hier raus? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, du weißt das. Wieso ich? Na, ist immerhin dein Spiel. Hier drin habe ich keinen Schimmer. Hey, schau mal. Da drüben an dem Bürogebäude ist wieder so ein Knopf. Level 5 kann nur nach Absolvieren von 5.000 Punkten verlassen werden. So ein Blödsinn. Ich habe doch meine 5.000 Punkte gemacht. Genau. Drück nochmal. Level 5 kann nur nach Absolvieren von 5.000 Punkten verlassen werden. Die sind doch voll bescheuert. Vielleicht meinen die mich? Weil ich noch keine Runde in diesem dummen 5. Level gedreht habe. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich will jetzt endlich raus hier. Level 5 kann nur nach Absolvieren... Blödsinn. Vielleicht fährst du dann doch mal kurz die Runde. Ich gehe jetzt einfach durch die Tür da. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht rauskommen. Warte, ich helfe dir. Nein, das ist nicht wahr. Oh nein. Nichts. Absolut gar nichts. Total dunkel. Man kann gar nichts sehen. Wie tief es da wohl runtergeht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hast du irgendwas in der Tasche, was du runterfallen lassen kannst? Einen Stein oder sowas? Einen Euro. Lass ihn fallen. Wenn er aufkommt, können wir hören, wie tief es ungefähr ist. Ich soll meinen Euro da runterschmeißen. Jetzt mach schon. Stell dich nicht so an. Ja, ich mach ja schon. Er kommt überhaupt nicht auf. Er kommt nie auf, glaube ich. Und jetzt? Dahinter ist nichts. Das sind hier alles überhaupt keine wirklichen Häuser. Straßen, Rampen, Kanäle. Bloß Kulissen oder was weiß ich. Naja, es ist eben ein Computerspiel. Alles aus Blech oder sowas. Und dahinter nichts. Kann es das überhaupt geben? Nichts? Ich glaube eigentlich nein, oder? Was kann uns schon passieren, wenn wir einfach runterspringen? Nein. Nein, das ist mir zu unheimlich. Nein, das traue ich mich nicht. Ich mich eigentlich auch nicht. Also fahre ich jetzt das 5. Level und hol mir die 5.000 Punkte. Und dann? Dann kommen wir hier aus dem 5. Level raus und auf die Startposition zurück. Und von da aus können wir doch ganz raus, oder? Was? Also, dann los! Moment, warte. Die Sprünge über die Kanäle. Was ist damit? Mach nur ganz einfache Sprünge drüber. Keine Flips, keine Tricks, nur einfache Sprünge. Sonst verlierst du Schwung und kommst nicht rüber. Okay. Konzentrier dich und denk dran, nur einfache Sprünge, keine großen Tricks. You know the day this comes alive. Night divides the day. Nur noch 5 Kanäle. Noch 4. Ja, sehr gut, Lea. Hey, jetzt hast du ja doch einen Flip gemacht. Sogar einen doppelten Heelflip, aber das bringt 400 Punkte. Noch 3 Kanäle. Nur noch 2. Oh, das war knapp. Jetzt noch ein Kanal. Ja! Meinst du, ich hab's geschafft? Du bist ziemlich riskant gefahren. Ich musste den Trick beim Sprung machen. Sonst wäre ich nicht auf die Punkte gekommen. Ja, schon, aber... Habe ich es jetzt geschafft oder nicht? Wieso sagt der Computer nichts? Skaterin Becky, 5021 Punkte. Ziel erreicht. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Jetzt nichts wie raus hier. Na los, drück auf den Knopf. Ja. Wow, es hat funktioniert. Wir sind auf der Startrampe. Wo muss man draufdrücken, dass wir endlich hier rauskommen? Hier, ein von den dreien. Ja, aber welchen? Exit, Neustart, Joker. Ist doch logisch, Exit. Du kannst das Spiel verlassen, wenn du eine Runde durch alle Levels mit mindestens 15.000 Punkten absolvierst. Der will uns verarschen. Das ist doch nicht möglich. Wir haben doch die 15.000 Punkte geholt. Ich verstehe das nicht. Wenn ich das Spiel spiele und auf Exit drücke, dann geht's aus. Wir spielen aber nicht das Spiel. Wir sind drin. Versuch's nochmal. Vielleicht zweimal hintereinander drücken oder so. Du kannst das Spiel verlassen. Du kannst durch alle Levels mit mindestens 15.000 Punkten absolvierst. Verdammt, der verarscht uns wirklich. Wir kommen hier nie mehr raus. Mist. Wie lange sind wir hier eigentlich schon drin? Keine Ahnung. Vielleicht suchen Papa und Mama nach uns und finden uns... Im Computer? Wie sollen die im Leben auf die Idee kommen, dass wir in deinem Computerspiel sind? Also fahren wir nochmal die ganze Runde und holen uns die 15.000 Punkte. Glaube ich nicht, dass das klappt. Hast doch selber gesagt, der verarscht uns. Oh Mann, ich hab Hunger und tierischen Durst und hier gibt es nichts. Also fahren wir jetzt nochmal die ganze Runde oder... Hey, sind wir doof? Ich hab's. Was? Wie sind wir hier reingekommen, hä? Ich weiß, es ist meine Schuld. Ach, Quatsch, Schuld. So wie wir reingekommen sind, kommen wir natürlich auch wieder raus. Also, mach nochmal, sag nochmal deinen komischen Spruch. Oh, ja klar. Mann, bin ich doof. Das hätten wir doch schon früher haben können. Also, mach schon. Moment. Ich muss mich konzentrieren. Also, wir wären jetzt mal raus aus dem Computerspiel. Nichts. Wir sind immer noch drin. Ich mach's noch mal. Also, Klaas wäre jetzt mal wieder Klaas. Wieso funktioniert denn das nicht? Keine Ahnung. Es muss doch klappen. Also, ich wäre jetzt mal wieder Lea. Es klappt nicht. Ach Mann. Ich glaub, ich weiß auch wieso. Ja, wieso? Weil du nicht mehr Lea bist und ich nicht mehr Klaas. Wir sind jetzt Becky und Mike. Computerfiguren. Ja, und Becky kann eben nicht zaubern oder sowas. Computerfiguren sind im Computer und sonst nirgends. Und können nur das machen, was der Computer will. Aber trotzdem, Becky und Mike könnten mit dem Exit-Button das Spiel beenden. Wie meinst du das? Wenn wir Computerfiguren sind und nur das machen können, was der Computer will, müssen wir eben das machen, was der Computer will. Also, ich verstehe immer noch nicht, was du meinst. Und außerdem sind wir doch keine Computerfiguren. Fass dich doch mal an. Fass mich an. Fühlen sich so Computerfiguren an? Nein, ach, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht, wie sich Computerfiguren anfühlen oder wie sie sich selbst fühlen oder sowas. Wahrscheinlich sind wir beides. Computerfiguren und Wirklichkeit. Ja, und weil wir wirklich sind, verdursten und verhungern wir hier drin. Wenn wir nicht rauskommen. Also fahre ich jetzt die Runde. Irgendwas muss doch dann passieren. Nein, das hat doch keinen Zweck. Wir haben doch schon sämtliche Punkte geholt. Die wollen uns nicht rauslassen. Na, kann schon sein. Es sind 3 Buttons. Exit, Neustart, Joker. Exit funktioniert nicht. Neustart ist dasselbe. Wir müssten fahren und es bringt nichts. Und Joker? Joker ist ein Risikospiel. Kriegst mehr Speed beim Skaten, aber wenn du einen Fehler machst, fliegst du raus. Fliegst du raus? Hey, das ist es doch. Dann machen wir eben einen Fehler und fliegen raus. Raus aus dem Spiel? Raus aus dem Computer. Also drück los. Wieder nichts. Es kann ja auch nur funktionieren, wenn wir einen Fehler machen. Beim Skaten. Also müssen wir skaten. Okay. Skaten wir ins erste Level. Alles klar? Ja. Okay. So. Und jetzt mach mal einen Fehler. Mal gucken, was passiert. Okay. Jetzt. Oh. Unbefugtes Betreten des Spiels. Sofortige Eliminierung der Fremdkörper. Was ist das? Keine Ahnung. Der Joker funktioniert im Spiel scheinbar irgendwie anders, als wenn du es selber spielst. Da! Schau da! Mitternachtsmaus im Himmelshaus. Weg hier! Weg hier! Fahr, fahr, fahr, fahr! Der bringt uns um! Oh nein! Was ist das? Ich seh dich! Da! Wenn wir nicht aufpassen, verschlägt uns gleich einer von den Blitzen. Und was sie treffen? Das verschwindet von der Bildfläche. Nacht geht uns und Neumond rein. Weg euch. Achtung! Fahr so schnell du kannst. Wenn du uns triffst, sind wir tot. Silbermond und Mondamin liegen heulend auf dich. Das ist ja komplett wahnsinnig! Wir müssen uns umbringen! Ah, ah, ah, ah. Ah, ich bin gefallen! Hilfe, Klaas! Du musst weiter! Komm, steh auf! Ich kann nicht! Mein Kleinchen! Beeil dich! Los jetzt! Los jetzt! Schwein und schluchzen Hund! Runter damit in den Schlund! Ich schaff's nicht! Es geht nicht! Okay, bleib hier! Steck dich hinter der Mülltonne. Ich lenke ihn an. Ich fahr vorhin her, wenn ich keine Fehler mache und die Punkte hole, dann können wir es schaffen. Vielleicht! Wie du dein! Jetzt ist vorbei! Klaas! Klaas! Pass auf dich auf! Ach, Else! Kenga Mini, macht euch keine Sorgen. Er wird's schon schaffen. Mach dich mal nicht so breit, Strip. Ich kann mich ja überhaupt nicht mehr bewegen. Wenn du hier auf Eisprinzessin machst und deine Füße immer hochgelegt haben willst. Und außerdem ist mir langweilig. Du bist ja wirklich der Einzige, dem es so geht, was? Jetzt stupf mich nicht auch noch. Ich stupf doch nicht. Solltet ihr lieber einmal über ein vernünftiges Gesellschaftsspiel nachdenken? Ja. Womit bitte schön soll Mini denn nachdenken? Ja. Jetzt hört auf mit der Zankerei und kommt zuerst mal raus aus meiner Tasche. Tut das gut. Ja. Wieder frische Luft. Frische Luft nennst du das? Ja, eben. Das riecht eher, als wenn wir im Auspuffrohr von einem Auto stecken würden. Tut mir leid, ist meine Schuld. Wir sind in einem Computer. In einem Computer? Ja. Dann halte ich nicht aus. Doch nicht etwa in dem Computer von diesem Ekel Klaas. Wie bitte? Und wenn das so ist, Lea holt uns bestimmt wieder raus. Ja. Fragt sich nur sie. Mach doch einfach, dass ich keine Eisprinzessin mehr bin, sondern wieder Mini. Und dann bin ich wieder in deinem Kinderzimmer. Du denkst bloß an dich. Wie bitte? Ja. Das habe ich wohl überhört. Moment, und was ist mit uns? Hey, keine schlechte Idee. Ich könnte es ja noch mal mit euch probieren. Da will ich aber auch mit. Mach, dass ich hier wieder rauskomme, ja? Das wäre tatsächlich das Beste. Hier stinkt es nämlich gewaltig. Genau. Keine schlechte Idee. Wir probieren es an Mini einfach mal aus. Ja. Bin ich etwa ein Versuchskaninchen oder sowas? Na klar. Wenn Lea das sagt, ist es auch vernünftig. Ach, sei leise. Und außerdem bist du doch auch ein Kaninchen, oder? Ja, was hat das denn aber damit zu tun? Wenn ihr jetzt mal bitte wirklich ruhig sein könntet. Mini, du wärst jetzt mal wieder Mini. Die auch noch an zu flennen. Das kann nur daran gelegen haben, dass Lea sich nicht richtig konzentrieren konnte, weil ihr zu laut wart. Ich probiere mal was anderes. Dann jetzt Ruhe, bitte. Die Eisprinzessin wäre jetzt mal wieder Minnie. Ja, Mann, das hat ja geklappt. Mini ist weg. Donnerwetter. Hab ich doch gesagt, dass Lea es schafft. Und jetzt ich will nämlich als Nächster hier raus. Moment. Zuerst Strip. Danke. Wieso denn Strip? Strip ist doof. Hallo. Ich bin zuerst dran. Weil ich es sage. Strip ist in unserem Spiel nämlich gar nicht mehr Strip, sondern der Diener der Eisprinzessin. Und deshalb sage ich jetzt, der Diener der Eisprinzessin wäre jetzt wieder Strip. Strip ist weg. Du hast es geschafft. Aber jetzt ich. Hysterix und Mutasobee. Jetzt ist es vorbei mit dem Geschehen. Lea! Hilf mir! Ich kann nicht mehr! Jetzt aufgepasst! Else und Kenga, zurück in meine Taschen! Und Becky wäre jetzt wieder Lea. Ich bin aber auch Kenga, wir haben es geschafft. Wir sind wieder zurück. Sofort. Also, Mike wäre jetzt mal... Lea, da bist du. Ich habe euch überall gesucht. Ja, Mama. Einen Augenblick noch. Wo ist denn Klaas? Es gibt gleich Abendbrot. Klaas kommt gleich. Wie? Klaas kommt gleich? Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht. Mama, bitte. Wir spielen doch nur. Ihr spielt? Und Klaas? Bitte, Mama. Wir sind in einer Sekunde da. Geh schon mal vor in die Küche. Wir kommen sofort. Bitte. Na schön. Aber beeilt euch mit eurem Versteckspiel. Konzentrier dich. Du darfst es jetzt nicht vermasseln. Also, Mike wäre jetzt wieder Klaas. Klaas! Was? Es hat geklappt! Wo bin ich? In deinem Zimmer. Oh, wirklich? Oh, scheiße, das war knapp. Der letzte Blitz hat 2 Millimeter neben mir eingeschlagen. Ich hatte keinen Boden mehr unterm Bord. Tut mir leid. Ich spiele nie wieder dieses Scheißspiel. Ich auch nicht. Boah, das wäre ja noch schöner. Hast sowieso nichts an meinem Computer verloren. Und außerdem bist du ja schuld, dass wir da überhaupt reingekommen sind. Danke, dass du den Joker von mir abgelenkt hast. Ist doch logisch. Hatte doch die größere Chance als Skateboard-Profi sozusagen. Ach, Klaas. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Kein Problem. Es war ja auch meine Schuld, dass wir da überhaupt reingeraten sind. Ach, was? Mama war übrigens eben hier. Wir sollen zum Abendbrot kommen. Ja, ich komm gleich. Ich will nur noch kurz was ausprobieren. Aber ich dachte, du hast doch eben gesagt, du willst nicht mehr dieses bescheuerte Spiel spielen. Tu ich doch gar nicht. Ist ein ganz anderes Spiel. Hab ich mir heute Morgen ausgeliehen. Total irres Autorennen. Ich glaube, der Typ spinnt total. Sofort raus hier. Nachher landen wir noch auf einer Rennbahn. Oh nein. Das würde Leon nie zu lassen. Na, und lasst uns wieder was Schönes spielen. Oh, ja. Bitte, bitte. Ja. Vielleicht noch einmal die Eisprinzessin. Hallo, aber ich bin diesmal nicht wieder dein Diener. Vielleicht ein stummer Diener vielleicht. Dass ihr euch immer streiten müsst. Ach, wer streitet, der bleibet. Ja, war nur so daher gesagt. Das stimmt, du sagst immer so viele Sachen daher. Genau, warum musst du denn so viel sagen? Ich wäre jetzt mal. Kinderhörspiel von Peter Meisenberg. Lea, Filine Zebralla. Klaas, Nikolas Artacho-Kwasniewski. Mutter, Birgit Bücker. Und Minnie, Kathleen Gavlich. Strip und Joker. Tom Deininger. Else, Karin Witt. Computerstimme. Und das Süßtier Känga. Andreas Müller. Ton und Technik, Johanna Fegert und Gabi Kemper. Regieassistenz, Marc Ginzler. Regie, Robert Schön. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie, Klaus Schmitz.